Da sind wir wieder zurück und gerade gehört habt ihr Mac the Knife, Mackie the Messer vom unvergleichlichen Louis Armstrong. Wir müssen noch eine kleine Korrektur nachschieben zu den Terminen von eben, wie unser kluges Studio-Publikum, nennen wir es mal, wusste, hat sich nämlich der 1000-Kreuze-Marsch verschoben. Und zwar findet der nicht am 8. März, sondern am 22. März statt. Und die Busse fahren dementsprechend am 22. März nach Münster, um dort sich entgegenzustellen. Das macht die Wahl am 8. März jedoch einfacher, denn am 8. März kann man ganz bequem nach Berlin fahren, um dort an der Frauenkampftag-Demo, die schon seit einiger Zeit organisiert wird, unter anderem vom SDS in Marburg, auf deren Seiten könnt ihr da bestimmt Infos für den Bus finden und euch weiter informieren. Ja. Ansonsten auch auf der prochoicemarburg.blogsport.de Seite. Genau, auf der sind wir nämlich auch gerade, um es mal transparent zu machen. Bevor wir jetzt den Kommentar vom lieben Marius hören, zu was eigentlich? Zu allem. Den Kommentar zu allem? Nee, aber... Ihr werdet sehen, worum es geht. Es geht um Polizei, es geht um Gewalt, es geht um Repression. Wir machen jetzt einfach mal Musik. Wir hören den Falcon Jab von Ratatat.